In jener Zeit zog Jesus am Sabbat durch die Kornfelder, seine Jünger aber hatten Hunger und fingen an, Ähren zu raufen und zu essen. Da es aber die Pharisäer sahen, sagten sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Er aber sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David sagt, als ihn und seine Genossen hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und sie aßen die Schaubrote, die er nicht essen dürfte noch seine Genossen, sondern nur die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetze gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne Schuld auf sich zu laden? Ich sage euch aber, hier ist mehr als der Tempel. Wenn ihr aber verstanden hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Und er ging weiter von da und kam in ihre Synagoge, und siehe, da war ein Mensch mit einer geschwundenen Hand. Und sie fragten ihn, ob es erlaubt sei, am Sabbat zu heilen, um ihn verklagen zu können. Er aber sagte zu ihnen: Wo ist unter euch ein Mensch, der ein Schaf hätte, und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fiele, es nicht griffe und herauszöge? Wie viel mehr wert aber ist ein Mensch als ein Schaf? Also ist es auch erlaubt, am Sabbat wohl zu tun. Hierauf sagt er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie ward hergestellt gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und fassten Beschluss wider ihn umzubringen. Jesus aber, der es erkannte, zog sich zurück von dort, und es folgten ihm viele, und er heilte sie alle, und drohte ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten, damit erfüllt würde, was da gesagt ist in dem Wort des Propheten Jesajas: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt, mein Liebling, an dem meine Seele Wohlgefallen fand, ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern Recht verkünden. Er wird nicht zanken, noch schreien, noch wird man seine Stimme hören auf den Gassen. Zerstoßenes Rohr wird er nicht zerbrechen und glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Siege. Und auf seinen Namen werden Völker hoffen. Hierauf wurde ihm ein Dämonischer gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, so dass der Stumme sprach und sah. Und die Massen insgesamt staunten und sprachen: Ist dies nicht gar der Sohn Davids? Die Pharisäer aber, da sie es hörten, sagten: Der treibt die Dämonen nur aus mit Beelzebul, dem Obersten der Dämonen. Da er aber ihre Gedanken wusste, sagte er zu ihnen: Jedes Reich, wenn es in sich selbst gespalten ist, sinkt dahin, und keine Stadt, kein Haus vermag zu bestehen, wenn es in sich selbst gespalten ist. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er in sich selbst gespalten, wie soll dann sein Reich bestehen? Und wenn ich mit Beelzebul die Dämonen austreibe, mit wem treiben dann eure Leute aus? Darum werden sie selbst eure Richter sein. Wenn ich aber mit Gottes Geist die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes schon über euch gekommen. Oder wie kann einer in das Haus des Starken einbrechen und ihm seine Werkzeuge rauben, außer so, dass er zuerst den Starken bindet? Dann mag er sein Haus plündern. Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuet. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Auch wer ein Wort sagt gegen den Sohn des Menschen, es wird ihm vergeben werden, wer aber gegen den Heiligen Geist spricht, dem wird es nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Schaffet einen guten Baum, so habt ihr davon gute Frucht, schaffet einen faulen Baum, so habt ihr davon faule Frucht, denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Otternbrot, wie könntet ihr Gutes reden, da ihr doch böse seid? Denn wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze das Gute hervor, der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatze Böses hervor. Ich sage euch aber, jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, davon werden sie Rechenschaft geben am Gerichtstag, denn aus deinen Reden sollst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Reden sollst du verurteilt werden. Hierauf antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern: Meister, wir wünschen ein Zeichen von dir zu sehen. Er aber antwortete ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und es soll ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jonas. Denn wie Jonas im Bauche des Untieres war 3 Tage und 3 Nächte, so wird der Sohn des Menschen im Schoße der Erde sein 3 Tage und 3 Nächte. Die Männer von Ninive werden aufstehen im Gerichte neben diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie haben Buße getan auf die Predigt Jonas, und siehe, hier ist mehr denn Jonas. Die Königin des Südens wird sich erheben im Gerichte neben diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, zu hören die Weisheit Salomos, und siehe, hier ist mehr denn Salomo. Wenn aber der unreine Geist ausgeht vom Menschen, so zieht er durch wasserlose Städten, Ruhe zu suchen, und findet sie nicht. Hierauf spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer und gescheuert und geschmückt. Hierauf geht er hin und nimmt zu sich 7 andere Geister, die schlimmer sind als er, und sie ziehen ein und wohnen da selbst, und es wird zum letzten schlimmer mit dem Menschen als zum ersten. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlechte. Während er aber noch zu den Massen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder außen und verlangten ihn zu sprechen. Es sagte ihm aber einer, siehe deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und verlangen dich zu sprechen. Er aber antwortete dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sagte, siehe hier meine Mutter und meine Brüder. Denn wer da tut den Willen meines Vaters in den Himmeln, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter.